Die Vereinten Nationen können zunächst nicht mehr ihren Aufgaben gerecht werden. In dieser Situation präsentiert das syrische Staatsfernsehen Menschen, die dankbar sind für die Hilfe der Führung in Damaskus rund um Präsident Bashar al-Assad. Syrer, die angeblich fliehen aus dem Ostteil von Aleppo, der unter Kontrolle von Assad-Gegnern steht und belagert wird von Assad-Getreuen. Mit glücklichen Gesichtern sprechen die Geflüchteten, die nunmehr bei Assads Leuten angekommen sind, in die Kameras. Wir sind über den Kontrollposten Bustan Busha, den uns die syrische Armee geöffnet hat, zum Sheikh Maksud-Kontrollposten gekommen. Die syrische Armee hat uns hier in diesem Stadtteil empfangen. Die Soldaten haben uns sehr gut behandelt und uns mit Lebensmitteln, Babymilch und Unterkünften versorgt. Ich sage den Einwohnern auf der anderen Seite, die Übergänge sind offen und der Staat und die syrische Armee haben alles leichter gemacht und niemand wird euch etwas tun. Interessant, dass ein zweiter Flüchtling aus dem Osten Aleppos das Gleiche und stellenweise sogar dasselbe erklärt. Ich komme aus der El-Bab-Straße und bin zum Sheikh Maksud-Kontrollposten gekommen. Der Staat und die syrische Armee haben uns bestens empfangen. Sie haben uns Kindermilch und andere Hilfen gegeben. Meine Familie und ich sind geflüchtet und sie haben uns bestens empfangen. Hier behandelt man uns gut und man sollte sich vor nichts fürchten. Ich hoffe, dass die Einwohner auf der anderen Seite in die Heimat zurückkehren. Sie werden hier ein anderes und normales Leben finden. Zufall oder auswendig gelernte Sätze, Phrasen. Was sollen Sie und die Bilder derer, die Ost-Aleppo angeblich verlassen, den anderen Syrern und vielleicht der Weltöffentlichkeit bedeuten? Dass niemand mit Strafe zu rechnen hat, der als Zivilist Rebellengebiete verlassen will? Dass es besser ist, den von der bewaffneten Opposition gehaltenen Gebieten den Rücken zu kehren, weil es zu einem größeren Angriff kommen kann? Dass unter Bashar al-Assads Führung in Syrien ein normales Leben möglich ist? Und das auch, wenn die Vereinten Nationen nicht mehr mit Hilfslieferungen parat stehen? Egal, was die Bilder und die Interviews zeigen sollen, es gibt ein Problem. Ähnliche Bilder und Interviews hatte das syrische Fernsehen schon einmal präsentiert, in einer ähnlichen Situation. Es war, als es vor einigen Wochen hieß, dass das syrische Militär einen humanitären Korridor aus Aleppo einrichten würde für Zivilisten. Das syrische Fernsehen zeigte seinerzeit ebenfalls Bilder von Menschen beim Verlassen Ost-Aleppos. Allerdings stammten Bilder und Interviews aus einer Zeit lange, ja lange Jahre vor dem Sendedatum. Nachweislich. Wer mag da den neuesten Bildern von glücklichen Menschen, die sich angeblich aus Ost-Aleppo unter den Schutz der Assad-Leute gerettet haben, noch glauben?